Die Kelten, unbekanntes Volk im Herzen Europas. Mitteleuropa um das Jahrhundert vor Christus. Je näher der Kampf rückt, desto lauter wird das Getöse der Krieger, ihre Schlachtrufe und Kampfgesänge. Hinzu kommt der markerschütternde Lärm der mit einem Tierkopf verzierten Schlachthörner. Immer wieder tritt aus den Reihen der Kelten einer der Kämpfer hervor. Hochgewachsen und hellhäutig sind sie. Ihr mit Kalkwasser eingeriebenes Haar ist zur Igelfrisur geformt und glänzt weiß in der Sonne. Im Gesicht trägt jeder einen stattlichen Schnurrbart. Ihre Kleidung, Hosen und an der Schulter befestigte Umhänge, ist farbenfroh und auffällig gemustert. Der Schmuck, den sie tragen, weist die Kämpfer als Adlige aus. Während sie ihr reich verziertes Langschwert drohend schwingen, rühmen die keltischen Krieger ihre eigene Tapferkeit und preisen die Heldentaten ihrer Vorfahren. Ihren Feinden aber werfen sie Worte voller Verachtung entgegen. Alles, ihr stolzer Auftritt, die blitzenden Waffen, ihre Schmähungen, dient dem einen Zweck: die Feinde einzuschüchtern, ihnen das Selbstvertrauen zu nehmen, bevor sie sich in die eigentliche Schlacht stürzen. So lernen viele Völker Europas die Kelten kennen. Furchtlose Kämpfer, wortgewaltig und gestenreich. Im Jahr 390 vor Christus fügen die Kelten dem aufstrebenden Rom eine vernichtende Niederlage zu. Aus der Stadt ziehen sie erst nach der Zahlung eines stattlichen Lösegelds ab. 100 Jahre später wagt ein keltisches Heer einen Angriff auf das griechische Heiligtum Delphi mit seinen reichen Goldschätzen und kann nur mit allergrößter Mühe von Griechen und Makedonen zurückgeschlagen werden. Angesichts solcher Beweise ihres Kampfesmutes sind die keltischen Krieger als Söldner begehrt und kämpfen in den Heeren von Griechen, Karthagern oder Ägyptern genauso wie in den römischen Legionen. Es verwundert nicht, dass antike Geschichtsschreiber einen solchen Menschenschlag nicht ohne eine gewisse Faszination als energiegeladene, streitlüsterne Barbaren beschreiben, deren ganzes Leben sich um den Krieg dreht. Doch ist die keltische Gesellschaft wirklich dermaßen vom Kriegerethos durchdrungen? Schließlich ist ihre Kultur hochstehend und die von ihnen besiedelten Lande sind wohlhabend. Die Geschichte der Kelten reicht zurück bis ganz an den Anfang des ersten Jahrtausends vor Christus. Vor allem im Alpenraum haben sie zahlreiche Zeugnisse ihrer frühen Kultur hinterlassen. Eine Ausweitung des keltischen Einflussbereichs scheint zunächst weniger über Wanderungen als vielmehr durch den Handel von Waren und die Weitergabe von Wissen, beispielsweise über landwirtschaftliche Techniken, zu erfolgen. Diesen ersten 500 Jahren hat eine österreichische Keltensiedlung ihren Namen gegeben, Hallstattzeit. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends ist dann eine deutliche Weiterentwicklung zu beobachten, an Orten wie dem schweizerischen Latène, Namensgeber der folgenden Epoche, kommen die Menschen zusammen, um mit Waffen, Werkzeug und Kunstgegenständen zu handeln, die nun ein unverkennbar eigener keltischer Stil auszeichnet. Besonders ins Auge sticht die Verzierung mit abstrakten geometrischen Formen. Eine neue Dynamik erfasst die keltische Geschichte schließlich ab dem 4. Jahrhundert vor Christus. Wohl nicht zuletzt aufgrund schnell wachsender Bevölkerungszahlen kommt es zu großen keltischen Wanderungen, in deren Verlauf es zu den bekannten Auseinandersetzungen mit Römern und Griechen kommt. So besiedeln Kelten die Poebene im Norden Italiens, wandern auf der iberischen Halbinsel ein, stoßen in das Donaubecken vor, ja sogar in Kleinasien lassen sich Kelten nieder. An der Wende zum 1. Jahrhundert vor Christus umfasst der keltische Kulturkreis ein Gebiet, das dem Römischen Reich an Größe in nichts nachsteht. Und doch könnten die Unterschiede nicht größer sein. Politisch und gesellschaftlich ist das keltische Siedlungsgebiet kleinräumig organisiert. Während ihrer gesamten Geschichte kennen die Kelten keine größeren Staaten oder Königtümer. Sie fühlen sich zunächst einmal ihrer Sippe verbunden, die wiederum einem der zahllosen Stämme angehört. Zusammenschlüsse mehrerer Stämme sind nur von kurzer Dauer und formieren sich neu, sobald sich die politischen Umstände ändern. An der Spitze eines Stammes steht kein mächtiger Erbkönig, sondern ein adliger Anführer mit begrenzten Vollmachten, der nicht selten per Wahl bestimmt wird. Wichtige Entscheidungen treffen alle freien Männer eines Stammes in einer Volksversammlung. Die eigentliche Macht aber liegt meist bei einem aus führenden Adligen bestehenden Rat. Nach dem in der Gesellschaft ganz oben stehenden Kriegeradel kommen die Freien, also waffentragende Bauern, Handwerker und Händler. Die Masse des Volkes aber bilden Unfreie, vor allem Kleinbauern und Knechte, die nur eingeschränkte Rechte besitzen. Für den Zusammenhalt dieser Ständegesellschaft sorgt das Klientelwesen, also ein Netz aus auf Gegenseitigkeit beruhenden Abhängigkeitsverhältnissen. Die eine Seite bietet Schutz und Sicherheit, die andere verpflichtet sich zu Gefolgschaft und Diensten. Solche Klientelverhältnisse bestehen zwischen Adligen und der übrigen Bevölkerung, sind aber auch unter Adligen selbst oder gar zwischen einzelnen Stämmen anzutreffen. Innerhalb dieses gesellschaftlichen Gefüges streben die einzelnen Adligen nach Rang und Namen, nach Macht und Ruhm. Persönlicher Mut ist eine selbstverständliche Voraussetzung, kriegerischer Erfolg von entscheidender Bedeutung, eine große Gefolgschaft und materieller Reichtum unverzichtbar. So sind die keltischen Adligen nicht nur als großzügig bekannt, sondern auch als protzig verschrien. In ihrer unablässigen Suche nach Möglichkeiten, ihr Ansehen zu vergrößern und damit ihren gesellschaftlichen Status zu verbessern, jagen sie Prestigegütern hinterher, feiner Kleidung und schönem Schmuck genauso wie prächtigen Waffen, edlen Pferden oder guten Weinen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Bedeutung des Krieges zu sehen. Für den keltischen Adligen ist der Kampf eine sehr persönliche Angelegenheit, indem er seine Tapferkeit unter Beweis stellen und unvergänglichen Ruhm, aber auch reiche Beute erlangen kann. Eine herausragende Stellung besitzen bei vielen keltischen Stämmen die Druiden. Sie vereinen mehrere Machtpositionen in einer Person: Priester, Richter, Ratgeber, aber auch Arzt oder Lehrer. Ihre oberste Aufgabe ist es, Identität und Wohlstand des Stammes zu wahren, indem sie die Beziehungen zu den Göttern, aber auch anderen Gemeinschaften pflegen und die Geschichte des Stammes, seine Tradition und seine Ordnung bewahren. Die Ausbildung zum Druiden beginnt bereits in jugendlichem Alter und dauert bis zu 20 Jahre. Viele schicken ihre Söhne dafür extra auf die britischen Inseln, eines der Zentren des Druidentums. Die gallischen Druiden wiederum treffen sich einmal im Jahr in dem in der Mitte des Landes gelegenen Carnutenwald, um Streitfälle zwischen den Stämmen oder untereinander zu schlichten. Nichts ist den Druiden heiliger als die Mistel und der Baum, auf dem sie wächst, die Eiche. Der römische Geschichtsschreiber Plinius berichtet von der Tradition, dass ein weiß gekleideter Druide mit einer goldenen Sichel Mistelzweige schneidet, die in einem weißen Leintuch aufgefangen werden. Göttliche Elemente spüren die Kelten auch an weiteren Orten in der Natur, seien es Quellen, Flüsse oder Hügel. Ihren Göttern bringen sie Waffen, Tiere, aber auch Menschenopfer dar. Es heißt, dass sie Menschen in Weidegeflechten, die Abbilder von Göttern darstellen, als Brandopfer darbringen, oder dass Druiden Menschen mit dem Schwert töten, um aus ihren Todeszuckungen die Zukunft vorherzusagen. Mit dem Tod stirbt jedoch nicht die Seele eines Menschen. Sie wandert, so der Glaube der Kelten, von einem Körper in den anderen. Dass so die Angst vor dem Tod bedeutungslos wird, dürfte Tapferkeit und Kampfesmut der Kelten zusätzlich angespornt haben. Als Sitz der Seele gilt den Kelten der Kopf. Ist ein Feind besiegt, schlagen die keltischen Krieger ihm den Kopf ab und nehmen ihn an sich. Die Köpfe ihrer vornehmsten Gegner bewahren sie gar zu Hause auf, um ihre Gäste damit zu beeindrucken. Den Druiden eilt in der ganzen antiken Welt ein mystischer Ruf voraus, doch für andere Völker ist es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, an die Geheimnisse der Druiden zu gelangen. Schließlich geben diese ihr Wissen stets nur mündlich vom Meister an den Schüler weiter. Ja, sie halten das schriftliche Festhalten sogar für einen Frevel. Und was für die Druiden gilt, trifft auf das gesamte kulturelle Erbe der Kelten zu. Ihre Sagen und Mythen, ihre Geschichten und Epen stehen den niedergeschriebenen Werken anderer Völker in nichts nach, dennoch haben sie sich zum Verzicht auf eine Schriftkultur entschlossen und geben ihren gesamten kulturellen Schatz über das Auswendiglernen und Vortragen von einer Generation an die nächste weiter. Angesichts der Bedeutung der mündlichen Überlieferung überrascht es nicht, dass die Kelten weithin bekannt sind für ihre Redegewandtheit und schnelle Auffassungsgabe. Sie sind hervorragende Geschichtenerzähler und schwelgen in einer ungemein wortreichen Redekunst voller Anspielungen und Humor. Die Grenze zum endlosen Palaver oder auch Maulheldentum ist fließend, und glaubt man ihren Zeitgenossen, wird diese nicht selten überschritten. Der Großteil der keltischen Bevölkerung lebt in kleinen Dörfern und Einzelgehöften, die mitunter von Palisaden umfriedet sind. Das Land wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Da sie vielerorts ihre Äcker mit Kalk düngen, können sie reiche Ernten einfahren, die sie angesichts der dichten Besiedlung benötigen. Seit dem 3. Jahrhundert vor Christus errichten die Kelten jedoch auch befestigte städtische Siedlungen. Eine solche Keltenstadt, von den Römern als Oppidum bezeichnet, befindet sich in der Regel an einem Ort, der von Natur aus gut zu verteidigen ist, aber auch nah an vorhandenen Verkehrswegen liegt, an einer Flussschleife zum Beispiel. Das am Südufer der Donau gelegene Manching ist ein solches Oppidum. Geschützt von einer 7 Kilometer langen und 5 Meter hohen Befestigungsanlage hat sich hier eines der wichtigsten Zentren keltischen Lebens in Mitteleuropa etabliert. Manching ist Verwaltungssitz und Prägestätte für Münzen. Ein paar tausend Menschen leben hier in Häusern aus Holz und mit Lehm bestrichenem Flechtwerk, gedeckt mit Riedgras und Stroh. Vor allem Handwerker haben sich niedergelassen. Sie fertigen nicht nur Gebrauchsgegenstände wie Werkzeuge und Keramik an, sondern stellen auch einen Großteil des Putzes her, den die keltischen Herren anlegen, um ihren Reichtum und ihren hohen Rang herauszustreichen. Egal ob Waffen- oder Kunstschmiede, Schuster oder Stellmacher, der Ruf keltischer Handwerkskunst reicht weit in die antike Welt hinaus. Mögen die Kelten in den Jahrhunderten zuvor andere in Angst und Schrecken versetzt haben, so sehen sie sich an der Wende zum 1. Jahrhundert vor Christus einer doppelten Bedrohung gegenüber. Östlich des Rheins drängen landsuchende Germanen die keltischen Stämme immer weiter zurück. Gleichzeitig wachsen im Süden und Westen die Konflikte mit dem aufstrebenden Römischen Reich. Das letzte Kapitel der keltischen Geschichte wird im Jahre 58 vor Christus in Gallien aufgeschlagen. Als Gaius Julius Caesar zum Statthalter der keltischen Provinzen diesseits und jenseits der Alpen ernannt wird, sieht er seine Chance, mit der Unterwerfung Galliens zum mächtigsten Mann Roms aufzusteigen. Der Gallische Krieg ist für ihn nur ein Mittel zur Befriedigung seiner persönlichen Ambitionen. Für die Kelten aber wird er am Ende den Untergang ihrer Kultur bedeuten. Gallien ist die Heimat einer Vielzahl stolzer keltischer Stämme und zählt rund 7 Millionen Einwohner. Bislang haben die Römer nur die Mittelmeerküste samt Hinterland in Beschlag genommen, um über eine sichere Landbrücke zu ihren iberischen Besitzungen zu verfügen. Wären sich alle gallischen Stämme einig, die Römer würden sich sehr schwer tun, ihren Machtbereich zu erweitern. Doch sie sind es nicht. Und so kann Caesar in den Jahren 58 bis 52 vor Christus einen gallischen Stamm nach dem anderen unterwerfen, bis er schließlich das ganze Land bis zur Nordsee erobert hat. Der heroische Widerstand einer Ansammlung von Einzelkämpfern kann einer gut funktionierenden Kriegsmaschine wie den römischen Legionen letztlich wenig entgegensetzen. Hinzu kommen die Probleme der Gallier, große Heere mit Nachschub zu versorgen. Manchmal muss Caesar nur warten, bis die keltischen Krieger hungrig werden und wieder abziehen. Im Jahr 52 vor Christus, Caesar wähnt sich schon am Ziel, unternehmen die Gallier einen letzten, verzweifelten Versuch, ihre Unabhängigkeit zu retten. Endlich sind sich die gallischen Fürsten einig in ihrem Hass auf die Römer und entschließen sich zum gemeinsamen Kampf. Zu ihrem Heerführer machen sie Vercingetorix, einen charismatischen jungen Adligen vom Stamm der Averner. Dieser reißt sogleich die Initiative an sich und überfällt römische Stützpunkte im Süden Galliens. Doch anders als die Germanen rechts des Rheins können sich die Gallier nicht einfach in ihre Wälder zurückziehen. Eine jede ihrer zahlreichen Städte kann Ziel eines römischen Gegenschlags werden. Vercingetorix muss entscheiden, ob ein Ort verteidigt oder aber den Römern überlassen werden soll. Caesar jagt indes Vercingetorix mit einer solchen Entschlossenheit hinterher, dass sich dieser bald vom Druck der Legionen zermürbt in die Festung Alesia zurückzieht. Dort muss er tatenlos mit ansehen, wie die Römer einen undurchdringlichen Belagerungsring um den Festungshügel errichten. Als auch ein 250.000 Mann starkes gallisches Heer beim Versuch scheitert, Alesia zu befreien, lassen die in der Festung Eingeschlossenen alle Hoffnung fahren. Vom Hunger schwer gezeichnet, streckt Vercingetorix die Waffen. Gallien ist endgültig erobert. Das Land im wahrsten Sinne des Wortes ausgeblutet. 1 Million Menschen haben im Lauf des Krieges ihr Leben gelassen. Eine weitere Million wird als Sklaven in alle Winde zerstreut. Vercingetorix selbst wird im Triumphzug durch Rom geführt und anschließend erdrosselt. So ist mit dem Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts auch das Ende der Kelten gekommen. Über 1000 Jahre hat ihre Kultur weite Teile Europas geprägt. Nun wird sie zerrieben zwischen Germanen auf der einen und Römern auf der anderen Seite. Diese führen in den eroberten Landstrichen, in Gallien, aber auch in den keltischen Gebieten südlich der Donau, später auch in Britannien, eine umfassende Romanisierung durch. Neue römische Städte entstehen. Römische Veteranen und andere Neubürger werden gezielt angesiedelt. Der verbliebenen keltischen Bevölkerung bleibt nur die Möglichkeit, sich durch Anpassung in dieser neuen römischen Welt ihren Platz zu suchen. Es wird nur wenige Generationen dauern, bis die keltische Sprache und Kultur unwiederbringlich ausgelöscht sind. Nur an den äußersten Rändern ihres Siedlungsraumes, in Irland oder Schottland, lebt das keltische Erbe weiter, bis zum heutigen Tag. Wenn wir heute an die chinesische Mauer denken, dann haben wir ein Bauwerk aus Stein vor Augen, eine Burgmauer mit Zinnen und Türmen, die sich scheinbar unendlich weit über Bergkämme und Schluchten windet, so breit, dass auf ihr 7 Männer nebeneinander marschieren können. Diese Mauer, die heute kein China-Besucher in seinem Reiseplan missen wollte, ist gar nicht so alt, wie oft vermutet. Sie stammt aus dem 15. Jahrhundert, als Kaiser der Ming-Dynastie diese gewaltige Mauer errichtet haben, um das Reich der Mitte vor den Einfällen der Mongolen zu schützen. Richtig ist aber, dass die Geschichte der großen Mauer sehr viel weiter zurückreicht. Schon 1500 Jahre vor den Ming hat der erste Kaiser von China einen nicht minder gewaltigen Verteidigungswall errichten lassen.